Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 648. Manchmal ist weniger mehr. Das muss ich heute wahrscheinlich auch sagen, denn ich habe eine ordentliche Erkältung eingefangen. Was und ein bisschen seltsam für eine Erkältung, keine Ahnung. Corona ist es nicht, ich habe mich getestet. Jedenfalls bin ich hier halb schlafend, ja, und konnte eben auch nicht viel recherchieren. Von daher, bitte verzeiht, wenn heute zu wenig Themen sind und vermutlich der Uncast auch zu schnell wieder vorbei ist. Denn ich werde es heute nicht durchstehen, so lange die Sendung zu machen, wie ich es normalerweise immer mache. Die gute Nachricht am Anfang ist, ich habe immer wieder einen Artikel gelesen, wie so oft, ja, 5 Fehler, die ihr macht, wenn ihr euer Smartphone lädt. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr macht nur einen Fehler, wenn ihr euer Smartphone lädt, nämlich darauf zu achten, wie ihr das lädt. Das ist nämlich irrelevant. Jedes Smartphone, ja sogar die Vorläufer, also die normale Handys, ja, haben ab einem gewissen Punkt eine automatische Laderegelung, die exakt abgestimmt ist auf den Akku, der verbaut ist. Das heißt, wie bei jedem anderen Ladegerät auch, das einigermaßen gut ist, und damit ist eben nicht das Ladegerät gemeint, bei USB, das ihr quasi in die Wand steckt, auch das ist ein Ammenmärchen, so unter dem Motto, nur die zertifizierten Ladenetzteile für dieses Gerät nutzen. Habe ich noch nie gemacht, noch nie. Ja. Aus einem ganz einfachen Grund, weil USB-Strom ist USB-Strom und die Ladeelektronik, die bügelt sehr viele Fehler aus. Die bügelt sogar Schwankungen aus, die bügelt aus, wenn ihr eben das Teil einfach so dran lässt. Ja. Und der Ablauf ist immer gleich. Zwischen 20% und 80% lädt der Akku maximal schnell. In den anderen Bereichen wird er langsamer geladen, damit er keinen Schaden nimmt. Und wenn ihr so ein Kabel habt, wo auch die Ladeleistung anzeigt, dann könnt ihr das sogar verfolgen, wie je höher der Ladestand wird, der zugelieferte Strom immer geringer wird. Ja? Und von daher hat diese Ladeelektronik alles unter Kontrolle und macht eben genau das, was er machen soll. Sollte das nicht der Fall sein, dann hätte die Firma geschlampt und die Ladeelektronik wäre fehlerhaft oder auf dieses Gerät nicht abgestimmt. Das ist aber mir bei all den vielen Handys, die ich hatte, noch nie passiert. Und es ist auch nicht Standard, weil wenn das diese Ladeelektronik nicht machen würde, würde euer Handy in Flammen aufgehen. Und zwar garantiert. Deswegen ist es unablässlich beim Laden von einer Lithium-Ionen-Batterie, dass da eben eine Ladeelektronik vorgeschaltet ist, die reguliert, was wann an Strom geliefert wird und dann eben, wenn es 100% voll ist, in die Erhaltungsladung schalten und fertig. Und zum Glück ist es so, ist heute auch nicht mehr dieser Memory-Effekt vorhanden. Ja, die Lithium-Polymer-Akkus sind wirklich extrem flexibel. Das heißt, ihr könnt wann auch immer zwischenladen, vollladen. Nur eins dürft ihr auf keinen Fall machen. Das Ding leer werden lassen und nicht sofort, also am besten nicht leer werden lassen, aber wenn es mal passiert, bitte sofort ans Ladegerät und an die Powerbank anschließen. Weil das ist der einzige Punkt, der jemals bei mir Lithium-Ionen-Akkus geschrottet hat. Das aber garantiert. Also einmal ein Akku zu tief entladen, ein Lithium-Ionen-Akku, hat er nur noch einen Bruchteil der Kapazität und geht ziemlich schnell auch komplett kaputt. Ja. Das kann sogar bei neuen Smartphones passieren. Warum schreitet da die Ladeelektronik nicht ein? In der Tat ist es so, dass die Ladeelektronik normalerweise genug Spannung drauf lässt, wenn also 0% angezeigt wird, sind es keine 0%. Ja? Genauso wie oft, wenn 100% angezeigt wird, ist es oft auch kein 100%. Das Problem ist aber, dass selbst wenn hier 0% angezeigt wird und das Gerät geht aus, verbraucht die Elektronik quasi weiterhin Strom, ja, zwar nicht aktiv, aber eine Entladung findet eben immer statt bei einem Akku, immer. Auch wenn keine Last dranhängt. Bei manchen Akkus ist es relativ gut, die verlieren dann in einem Jahr nur ganz wenig Prozent. Und andere Akkus, wo keinen solchen Schutz haben, die kann man dann in den Mülleimer werfen. Ja, das könnt ihr auch bei den Mignozellen beispielsweise sehen, das ist genau das Gleiche, auch wenn die keinen Lithium-Ionen-Akku haben. Und genau das ist nämlich das Einzige, was ein Akku schrottet. Nicht leer werden lassen, aber ansonsten braucht ihr euch nicht darum zu kümmern, wie ihr den Akku lädt. Ladet ihn einfach genug auf und fertig. Ja, ich habe hier ein Laptop, der ist, Moment mal, das ist nichts falsch, ich muss immer wieder gucken, ja, ich muss immer wieder gucken, weil ich mir das irgendwie nie merken kann, wie lange ich hier den einen Laptop da schon habe. So, dann werde ich gleich mal gucken, ich habe ja da so im Internet eine Liste. So, wann habe ich den gekauft? 2013, so, der ist also jetzt fast 10 Jahre alt, der Laptop. Und der war so gut wie immer an der Ladestation, also am Netzteil. Immer, also der Lithium-Ionen-Akku war quasi immer auf 100% gehalten worden. Und nach fast 10 Jahren hat er immer noch etwa 70% von seiner Ladung, was sehr, sehr, sehr gut ist. Da seht ihr also, dass das keine Rolle spielt. Jede Garantie, und das ist mir schon mal mit einem iBook-Akku passiert, mit einem MacBook-Akku, da wurde nur einmal tiefenentladen. Das Gerät war zweieinhalb Jahre alt. Und der Akku war komplett kaputt, hat sich sogar aufgebläht. Ja. Das ist die Realität. Hätte ich den mal nur wie den anderen Laptop permanent am Strom gehabt, dann wäre alles okay gewesen. Okay, also, deswegen keine Sorge mit dem Aufladen. Einfach laden und gut ist, nur nicht entladen lassen. So, also tiefenentladen lassen. 1% heißt Handy sofort anschließen oder sofort abschalten und schnellstmöglich an die Ladestation bringen. Übrigens gibt es auch noch einen Punkt. Wenn euer Handy mal abstürzt, müsst ihr das sofort resetten, sofort und ans Ladegerät anschließen, denn oftmals sind diese Abstürze der Grund, warum der Akku quasi komplett leer gesaugt wird, als ob diese Ladeelektronik dann umgangen wird und dann ist der Akku sofort kaputt, wenn er auf 0% geht. Weil das geht dann einfach so weiter, bis wirklich null Spannung mehr drauf ist. Das ist das Ende von dem Akku. Ja, also, wenn abgestürztes Handy, sofort resetten und ans Ladegerät dran schließen, sonst ist euer Akku hin. Fast mit 100%iger Sicherheit, wenn es sich entlädt. Okay, Carl Pei legt fest, dass das Nothing Phone 1, jetzt in die USA kommt. Ja, das war ja etwas kurios. Der Aufwand war halt sehr groß und Entschuldigung. Oh je. Und deswegen hat eben Carl Pei das Nothing Phone 1 eben nicht veröffentlicht in den USA. Und ein Phone 2, dem wurde eine Absage erteilt, das ist nicht zu erwarten in der nächsten Zeit, weil jetzt erstmal das Phone 1 ja in den USA startet. Microsoft möchte eine super App kreieren und zwar mit einem Hauptfokus auf Chat. Ja, genau, aber das ist nicht alles. Es soll sowas werden wie das WeChat von Microsoft. Das heißt, man soll damit bezahlen können, man soll damit News empfangen können, wie ein separates Social Network, sagen wir mal, natürlich mit Einschränkungen. Und in China ist ja WeChat extrem erfolgreich. Ja, weltweit gibt es 1,1 Milliarden Benutzer, die WeChat nutzen. Erstaunlicherweise gibt es auch sehr viele andere Länder, wo man das gar nicht vermuten würde, die eben zum Beispiel WeChat benutzen, ja, für ihre alltäglichen Geschäfte zu erledigen, ja. Und damit meine ich richtig Finanzgeschäfte, aber auch eben Firmenkontakte und Ähnliches zu pflegen, ja. So ist das. Also WeChat ist die eierlegende Wollmilchsau in China und sowas möchte Microsoft jetzt auch selbst auf den Markt bringen. Nun ja, ich sag mal, die Frage ist immer, inwiefern das eine gute Idee ist, klar. Ich sehe schon, dass manche Leute sogar des Öfteren eine App für alles haben wollen. Nur ist die eben so massiv übergreifend mit quasi mit Sachen, die eigentlich gar nicht so zusammenhängen, dass das schon wieder fraglich ist, ob das bei uns ankommt im Westen. Ja. Sicherlich ist nämlich auch bei WeChat die Regierung da mit hinten dran, dass das eben die Standard-App wird und nicht etwa ja, sowas wie Signal. Ja, das wäre nicht sehr beliebt. Und deswegen, ja, geht man eben diesen Weg. Ich möchte es gar nicht jetzt negativ bewerten oder positiv bewerten, nur es ist halt so, wie es ist. Und Microsoft bringt halt jetzt so eine, oder will so eine App rausbringen, aber eben ohne, dass die Regierungen da hinten dran stehen. Was für Chancen hat es denn dann? Naja, sagen wir es so, Microsoft hat immer noch einen riesen Zulauf aus der Geschäftswelt. Und genau das könnte ein entscheidendes Merkmal sein. Wir alle wissen ja, Outlook ist ein Haufen Mist. Ja, Outlook, Entschuldigung, ist, also ich verstehe nicht, dass Leute so etwas nutzen. Ja, da ist jedes Billig-Mail-System besser. Also ich verstehe sowas absolut gar nicht. Ja, man könnte alle Aufgaben anders, besser, schneller erledigen. Und was da immer passiert, sieht man ja mal wieder Ausfälle hin und her. Also ist nicht so. Das war meiner Meinung nach. Ist aber halt meine Meinung. Ja, es gibt da eben genug Menschen, die schwören auf Outlook. Besonders eben in der Geschäftswelt. Warum? Ihr kennt ja den Spruch, ne? Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und entsprechend bleiben dann die Firmen eben auch bei der bewährten Software oder bei der bewährten Firma, die ihnen auch eben rechtlichen Schutz gibt, ja. Genau so ist es. Oftmals ist der Grund, warum zum Beispiel Open Source Software nicht eingesetzt wird, einfach der, weil man keinen Verantwortlichen hat, wenn etwas mal richtig schief läuft, ja. Dann ist eine Firma auf sich alleine gestellt. Pech gehabt, dann muss die den ganzen Schaden tragen. Aber ja, wenn dann eben so ein Gigant wie Microsoft dahinter steht und Garantien gibt, dann ist das höchstens ein Problem für die Rechtsabteilung von Microsoft und die haben da einen wesentlich besseren Stand, ja, als so jetzt so ein kleines oder mittleres Unternehmen. Und natürlich, das darf man denen auch nicht absprechen, die haben ja auch die Erfahrung in der Geschäftswelt und wissen, wie etwas abzulaufen hat, damit es geschäftsmäßig in Ordnung ist. Ja. Das muss man auch sagen. Von daher ist eben schon eine gewisse Chance vorhanden für so eine App, wenn Microsoft all in geht und diese App dann eben auch tatsächlich als die App promotet. Ja. Dann werden viele vielleicht auf diese Chat-App umstellen, ja, und eben alles darüber machen und als Bonus für Geschäftsleute, die zum Beispiel einen Handel betreiben, können die sogar noch Bezahlungen tätigen und Verkäufe tätigen über diese App. So wie mit der PayPal-App beispielsweise, ja. Und da hat Microsoft halt genug Power hinten dran, um quasi beliebige Partner auszuwählen. Ja, das kann sogar PayPal auch sein. Ja. Entschuldigung. Ja. Oder eben andere Zahlungsdienstleister. Wenn Microsoft an die Tür von einer Bank klopft, dann ist es was anderes sogar, als wenn Google anklopft. Ja. Also selbst Google muss da bei Banken und seriösen Einrichtungen eben manchmal zurückstecken. Ja, so ist das nun mal. Die Firmenbosse, die eben manchmal von nichts eine Ahnung haben, die lesen nur Microsoft und dann ist das genial und es passt und überhaupt. Und tja, das Schlimme ist, meistens ist auch so, dass es dann einfach passt. Ja. Das heißt, dass wir dann eine Vollintegration haben mit den ganzen anderen Microsoft-Gedöns und dann wird es eben eine perfekte Ergänzungs-App sein für geschäftliche Aktivitäten aller Art. Wunderbar. Und dann ist es nur eine Frage, bis auch eine gewisse Anzahl von Privatnutzern da drauf springt. Das sieht man immer noch. Man kann es kaum glauben, aber wie viele immer noch Edge und sogar Microsoft Explorer benutzen, das entbehrt jeglicher Grundlage, aber so ist das. Ist einmal etwas in den Köpfen von den Menschen drin, kann man es kaum wegmachen. Und die Alternativen, tja, Apple, proprietär, teuer, Google, tja, offen, aber ja, das pfeifen die Spatzen schon von den Dächern. Privatsphäre, Privatsphäre, unsicher, auch wenn die meisten Sachen nicht stimmen, das ist das, was die Öffentlichkeit im Kopf hat, durch das ständische Einhämmern solcher Nachrichten, durch Newsseiten und auch Mainstream-Seiten. Ja? Also das heißt, Google ist der Böse. Apple ist zu teuer. Und dann kommt Microsoft und sagt, wir sind Geschäft. Tja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Leute da trotz aller furchtbaren Benutzerführung und alles Mögliche dann eben doch auf Windows umsteigen oder beziehungsweise eben auf sollten so eine App umsteigen würden und eben Windows-Produkte weiterhin einsetzen. So ist das. Oder Microsoft-Produkte, ja. Ja. Wir haben immer das Problem gehabt in der Vergangenheit, ja, wenn was Neues kommt, ist es gerade in unseren Gefilden eher schlecht erstmal, ja. Außer es ist eben von einer bekannten Firma. Ja. Und ja, ich denke, das ist so ein bisschen im Menschen drin, in manchen Völkern eben weniger als in anderen. In Europa ist es ja ganz schlimm. Also mich würde es nicht wundern, wenn gerade in Europa Microsoft mit dieser App wunderbar erfolgreich sein wird. In den USA, ehrlich gesagt, bin ich da gar nicht so sicher, weil man sieht auch dort, die Zahlen vom iPhone sind sehr, sehr gut. Von daher würden da viele vielleicht dann doch lieber auf die Apple-Lösung warten. Ja. Und sind wir mal ehrlich, im Prinzip kann man ja alles schon machen. Nur halt nicht alles in einer App. Und im Gegensatz zu vielen Android-Nutzern scheint es für iOS-Nutzer kein Problem zu sein, ein paar Apps eben zu installieren für verschiedene Aufgaben. Und ja, in der Android-Welt wird halt oft gejammert, da muss ich mir ja noch eine App installieren. So what? Habt ihr wieder geknausert beim Handykauf und seid schon am Limit mit eurem Handy? Selbst schuld. So sieht's aus. Das Doogie V30, ja. Doogie ist ja eine interessante Marke, wenn es um Rugged-Phones geht. Aber wenn Doogie und das Wort Flaggschiff zusammen genannt wird, dann werde ich ein bisschen skeptisch, denn Doogie ist jetzt nicht unbedingt berühmt dafür, dass es die stärksten Handys der Welt macht. Allerdings sehr innovative Handys. Und zwar immer und immer wieder, sei es jetzt mit Infrarotkameras, mit Uhr-Displays auf der Rückseite und viele andere Sachen. Und hier suche ich die speziellen Funktionen, und das wäre zum Beispiel die 108-Megapixel-Kamera. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. 6,58 Zoll Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Gorilla Glass 5. Die Kamera ist, wie gesagt, sehr, sehr stark. 108 Megapixel. Dann eine 20 Megapixel Nachtsichtkamera. Ja. Und eine 32 Megapixel Selfie-Kamera sowie eine 16-Megapixel Ultraweitwinkelkamera hinten. Also durchaus nützliche Konstellation. Ja, der Speicher ist dann auch okay, 256 GB Storage, gepaart mit 8 GB RAM. Erweiterbar ist das Storage mit einer MicroSD-Karte bis zu 1 TB. Also genug Speicher kriegt man da rein. Und ich sage mal, von der Capability her, also von der Geschwindigkeit her, das wird natürlich eine Schwierigkeit, das hier jetzt so abzuschätzen. 10.000 mAh Akku, von daher dürfte es strommäßig keine großen Probleme geben. Es ist halt der Dimensity 900, ja, mit einer Mali G68. Es ist halt jetzt nicht der ausgesprochene Gaming-Prozessor. Nicht, dass der schlecht wäre, aber naja, also ich weiß nicht genau. Ich würde hier eben nicht sagen, dass das eine High-Grade-Performance-Engine ist, sondern eher ein Mid-Range-Phone bei diesem Prozessor. Ja, auch wenn die anderen Leistungsdaten eher Richtung Flaggschiff gehen, ist meiner Meinung nach durch den Prozessor hier doch etwas beschränkt. Tja, die Prozessoren sind eben nicht alles, klar, das sage ich ja auch immer wieder, wichtiger ist eben RAM, aber trotzdem, irgendwo gibt es dann halt eben Limitierungen, zum Beispiel bei 3D-Grafik etc. Oder bei der Verarbeitung von den Apps, wenn sehr viele im Speicher sind, ja. Und deswegen kann man jetzt nicht unbedingt das ganz abkoppeln, wenn ein Prozessor wirklich sehr sagen wir mal, unterdimensioniert ist. Ja. Der Preis hingegen ist sehr gut. V30 wird normalerweise für $399 verkauft. Der Preis wird allerdings zum Erscheinen auf AliExpress gesenkt auf $279. Moment mal, ich guck mal, das steht jetzt nur für 48 Stunden und die meinen das wirklich ernst. Guck ich mal, wann kam das? Ist schon vorbei. Also 399 müsst ihr damit rechnen dann. Ja, was aber immer noch ein ziemlich guter Preis ist für diese Ausstattung. Und ja, restlich Kamera ist wirklich eine schöne Sache. Samsung Galaxy S23. Das soll das Videohandy schlechthin werden. Es wird erwartet, dass es alles, was momentan an Smartphones inklusive dem iPhone existiert, in den Schatten gestellt wird. Ist nicht wirklich jetzt was Besonderes, das hat Samsung schon mal geschafft. Aber schön zu hören, dass es hier wieder so sein soll. Natürlich müssen wir erst warten, bis dann letztendlich die Sachen auch getestet sind. Interessant ist hier, dass es hier wirklich prinzipiell um Videos geht. Bisher, also mit den Bildern, ist es ja schon öfters mal so, dass Android-Handys mittlerweile besser sind als die Pendants von Apple. Allerdings nicht bei den Videos. Meistens ist die Videoqualität bei den Android-Handys, das muss man ganz klar sagen, schlechter. Ja. Weshalb eben auch viele YouTuber, wenn sie unterwegs sind, lieber ein iPhone nutzen. Ja, und das ist eben eine leidige Geschichte. Und Samsung möchte das jetzt beenden. Ja. Ich werde das Ganze sehr genau verfolgen und dann mal schauen, wenn das reguläre Modell auf dem Markt ist, wie sich dann schlägt mit der Videoqualität. So Leute, ich bin gleich am Einpanelen hier. Ne? Oh nein. Ach, wenn ihr das sehen würdet, wie ich hier sitze. Ne? Ein Glück, dass es kein Video gibt. In der Winterjacke, weil mir so extrem kalt ist. Und Ich bin so froh, wenn ich jetzt gleich nach dem Podcast die Sachen hochgeladen habe und mich dann auf die Couch lege und einfach penne. Ich kann echt nicht mehr. Furchtbar. Katastrophe. Die Quintessenz ist, ne, geht nicht zu früh essen in Restaurants, sonst haut's euch um. So, Genshin Impact hat den Game Awards 2022 gewonnen. Und das war eigentlich auch für mich das einzige interessante Spiel, außer Stray. Ja. Jetzt ist so, dass Stray natürlich nicht auf Android ist, sondern nur auf der PlayStation und ist mittlerweile auch PC. Ich glaube, auch PC ist draußen. Kommt, glaube ich, sogar zeitgleich. Und von daher. Ja, okay. Für mich ist ganz klar das beste Game Stray. Ihr werdet es nicht glauben, aber das ist so gut, dieses Stray. So gut, dass ich das gar nicht mehr nochmal spielen möchte. Ja. Denn diese Erinnerung, diese Atmosphäre, dieses Erlebnis möchte ich nicht kaputt machen, durch das, dass ich das nochmal spiele. Klar, ich werde es natürlich wieder irgendwann spielen. Wenn die Erinnerung daran relativ weit verblasst ist, jetzt müsste ich dieses fantastische, super Erlebnis nicht missen. Das ist bei mir das beste Spiel seit Erscheinen von Final Fantasy VII. Ich bin dermaßen begeistert und weggebeamt gewesen. Ich höre mir den Soundtrack jeden Tag an. Ja. Es ist der absolute Wahnsinn. Das ist bei mir nicht nur das Spiel des Jahres, sondern das Spiel von den letzten 10 Jahren, Minimum, wenn nicht noch mehr. So gut ist das Game. Aber ich bin okay, ich bin damit einverstanden, wenn auch Genshin Impact hier die Siegestrophäe geholt hat. Das ist von all den Games, die sonst noch außer Stray eben auf dieser Voting-Liste standen, ja, das einzige Game, was überhaupt noch interessant war. Ich hab auch Genshin Impact. Allerdings spiele ich das auf der PlayStation 5, dort gibt es das auch. Und eben nicht hier die mobile Version, ja, wobei, wie gesagt, es gibt das Genshin Impact auch für Smartphones, für Android-Handys, null Problem. Aber wie gesagt, ich spiel das natürlich auf der PS5, weil so eine Art von Spiel ist für mich einfach besser an einem richtigen TV-Gerät mit großem Bildschirm und genug Zeit zu spielen, als jetzt unterwegs mit einem Smartphone. Das ist, nee. Ist ja, das wäre dann auch schade um die Story, um die Atmosphäre da drin, wenn man unterwegs ist und das dann eben dort am Handy spielt. Oder auch wenn man daheim ist, ja. Das auf dem Mini-Display. Nee. Ich habe schon oft Games gehabt, die ich gerne auf größeren Displays spielen wollte. Und mit größeren Displays meine ich eben, ja, 50 Zoll oder so, ne? Gut, damit dürfte miHoYo zufrieden sein, dass sie hier diesen Titel abgeräumt haben mit Genshin. Wie gesagt, bei mir ist der Gewinner definitiv Stray. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Weiter Abstand, dann kommt Genshin Impact und die anderen Sachen auf der Liste, die kommen bei mir noch nicht mal auf die Nominationsliste. Sorry. Das war wirklich enttäuschend diesmal. Die EU hat jetzt ein definitives Datum festgelegt für den Switch auf USB-C Anschlüsse. Und der ist unumstößlich. Das Gesetz geht in Kraft am 27.12.2022 und wird dann umgesetzt am 28. Dezember 2024. Das heißt, ab dann ist alles gegessen. Bereits im Dezember 28, 2023 müssen die einzelnen Mitgliedstaaten diese Regulierung veröffentlichen und in ihre Gesetze übernehmen, um dann eben den Weg freizumachen, um am 28. Dezember 2024 kein Smartphone mehr neu zu verkaufen ohne USB-C-Gerät. Das gilt übrigens auch für Laptops, die haben noch ein bisschen länger Zeit, und viele andere USB-Geräte. Gute Sache. Ich hätte es jetzt für Dezember 28, 2023 schon verpflichtend eingeführt, aber die EU ist ja sehr, sehr kulant gegenüber dem Kommerz. Von daher war es abzusehen. Die EU-Bürokratie ist langsam. Und naja, manchmal ist es vielleicht auch ganz gut so. Obwohl ich denke, dass es bei der Bevölkerung eher gut ankäme, wenn Nägel mit Köpfen gemacht wird, statt ein langes Hin und Her. Jetzt bin mal gespannt, wie sich bis zum 28. Dezember 2024 wieder durch Lobbygruppen von den entsprechenden Herstellern, ja, ja, wink, wink, kneif, kneif, ja, ihr wisst schon, wer gemeint ist, dann hier Gruppen und Proteste bilden, virtuelle, damit die USB-C-Einführung doch noch verhindert wird, und dann sind wieder alle unzufrieden, ja. Also ich finde, das ist auch kontraproduktiv manchmal, wenn etwas zu lange dauert. Dann lieber bumm, da ist es, fertig, ja, und gut ist, als wenn man eben zu viel Zeit dazwischen lässt, dann wird das ja oftmals nichts, ja. Ist nun mal so. MyUI 14 startet, jetzt für Xiaomi-Geräte, und das bringt auch Android 13 natürlich mit. Entschuldigung, ach Gott. Entschuldigung. Und ja, da bin ich auch gespannt. Erste Design-Screens zeigen hier noch eine deutliche Veränderung. Also man wird es deutlich bemerken. Und ich finde, das sieht richtig gut aus, ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass das MyUI nicht unbedingt den besten Ruf hat, ja, von der Stabilität zum Beispiel her. Aber optisch muss ich sagen, sieht es richtig gut aus. Ja. Also ich hoffe, dass es dann technisch hier dem Aussehen das Wasser reichen kann, und dann wird es eine gute Sache. Also MyUI 14 wird auf alle aktuellen Xiaomi-Geräte ausgeliefert werden und auf sehr viele Flaggschiff-Geräte, auch wenn sie schon ein, zwei Jahre alt sind. Allerdings eine komplette Liste habe ich jetzt noch nicht gefunden. Aber man kann davon ausgehen, dass es sehr viele mit der Zeit geben wird. Natürlich kommen jetzt erstmal die Flaggschiff-Geräte dran, und dann geht's mit den anderen auch weiter. So, dann komme ich mal zur App der Woche. Auch da mache ich es kurz. Es ist ein interessantes Spiel von Konami geworden, also ein echter Pionier in der Videospielbranche. Und zwar ist das Eden Zero Pocket Galaxy. Und Eden Zero wiederum ist ein Anime, den könnt ihr euch bei Netflix angucken. Einer von den wenigen Animes auf Netflix, die wirklich so einer Qualität entsprechen, wie sie normalerweise auch von den Anime-Studios veröffentlicht würden. Ja, das ist leider teilweise sehr enttäuschend. Also es gibt nur ganz wenige Netflix-Anime-Produktionen, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung von der Qualität her. Oftmals werden da Sachen geboten, da sieht man ganz klar, dass es B-Serien sind, die so von keinem namhaften Verlag veröffentlicht worden wären. Ja, namhafter Publisher. Anders eben Eden Zero. Ja, es gibt auch da ein paar, sagen wir mal, Ecken und Kanten in der Anime-Serie, was die Charakterdesign anbetrifft. Also manchmal sehen einfach sogar die Hauptfigur, ja, doch etwas komisch aus. Also die verschiedenen Perspektiven stimmen dann irgendwie nicht überein, ja. Aber insgesamt ist es schön gemacht und man kann es aushalten, und die Chars an sich, die sind super cool. Also Eden Zero kann man durchaus empfehlen, das auch mal anzugucken. Und eben zu diesem Anime gibt es jetzt dieses Spiel von Konami. Ja? Kann durchaus auch sein, dass es andersherum ist. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja? Aber wundern wir jetzt mich nicht, wenn Konami zuerst da war. Ja? Also mit dem Spiel, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie auch immer, wenn ihr Eden Zero mögt, dann wird euch dieses Spiel sehr gefallen. Das ist jetzt ein richtiges Hack and Slay RPG. Ja? Nicht so wie zum Beispiel die App der letzten Woche, Eminence and Shadow, wo das so ein rundenbasiertes System ist, wie eben viele Games haben, wo man dann mit Gachas eben neue Chars bekommen kann und so. Klar, hier sind natürlich auch genug In-App-Käufe vorhanden, um euch das schmackhaft zu machen, Mechanismen, aber es ist eben ein richtiges Hack-and-Slay RPG und eben nicht ein normales, rundenbasiertes läuft-von-alleine-Spiel ab. Also nicht schlecht und ich muss sagen, schon alleine der Trailer macht Lust auf mehr. Die Screenshots selbst, man kann sehen, dass da schon einiges an Power gefordert wird vom Handy. Ja, also darauf achten, denn hier gibt es natürlich auch wieder Einträge wie immer. Ne? Das sind die Leute mit den ultra veralteten Billig-Handys. Dann steht dann zum Beispiel Ladezeiten von 15 Minuten. Ja, ja, ne? Dann sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob das wirklich am Spiel liegt oder nicht doch am Handy. Und genau so ist es denn also ich finde die Ladezeit dann doch relativ okay. Von 15 Minuten kann da überhaupt keine Rede sein. Also, ja. Gut, also Eden's Zero, Pocket Galaxy, App der Woche, Spiel der Woche oder was auch immer für oder von Konami ein richtiges echtes Game. Wahnsinn. Ja, damit sind wir schon am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen sucht, findet ihr die in den Shownotes und die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum Draufklicken oder ähnliches und dort könnt ihr euch dann durchwurschteln. Ich sag vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Sorry, dass es heute nicht so lange ging, aber wie gesagt, ich werde jetzt auf der Couch wahrscheinlich gleich einpennen. Und jedenfalls wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.